Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute gleich zu Beginn Harald Martenstein begrüßen, der, glaube ich, zum allerersten Mal bei uns ist. Einer der meistgelesenen Kolumnisten des Landes, der kürzlich einer der zentralen Protagonisten in einem breit diskutierten Theaterstück war, hier im Hamburger Thalia, glaube ich, war es, in dem über zwei Tage hinweg auf der Bühne ein mögliches AfD-Verbot verhandelt wurde. Und er war in diesem Stück der Zeuge, der gegen ein solches Verbot aussagen sollte. Es war, und deshalb hat sie solches Aufsehen erregt, es war eine leidenschaftliche, es war eine geschliffene Rede, die beides auslöste. Begeisterung einerseits und Kritik andererseits. Von einer grandiosen Rede schrieben die Kollegen im Cicero. In der Süddeutschen dagegen hieß es, so geht Debattenvergiftung. Doch was hat er eigentlich wirklich gesagt und vor allem, was denkt er wirklich über die AfD? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Danke. Ja, und wie fällt das Urteil von Melanie Amann aus? Kennt die AfD wie wenige andere? Ging sogar mal mit Björn Höcke in einem Wald spazieren. Ich erinnere mich an das Gespräch darüber, um besser zu verstehen, was das eigentlich ist, die AfD. Was also muss eine wehrhafte Demokratie aushalten? Und was entgegnet sie Harald Martenstein, wenn der sagt, wenn man die AfD verbietet, dann sagt man 25, 30 oder noch mehr Prozent der Wähler, eure politische Meinung zählt nicht. Und was wollen wir die Juristin Melanie Amann fragen? Was sind die juristischen Feinheiten? Ist beispielsweise rechtsradikal das gleiche wie rechtsextrem? Und was überhaupt ist heutzutage rechts? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, es geht bei alledem mitnichten um die politische Linke in diesem Land, die der vermeintliche Gegner ist. Es geht um seine Partei, es geht um die CDU. Die AfD, sagt Paul Ziemiak, die AfD will unsere Partei zerstören. Und trotzdem ist er skeptisch, wenn es um ein Verbotsverfahren geht. Warum? Und es gibt ein zweites Thema, das wir mit ihm besprechen wollen. Mit ihm, dem Kind polnischer Einwanderer, das an der Hand seiner Eltern irgendwann mal nach Deutschland kam und erst einmal im Aufnahmelager landete. Wir haben darüber mal gesprochen, hat mich sehr bewegt damals, das Gespräch. Wie erlebt er die Debatte um Verteidigungsfähigkeit in seiner alten Heimat in Polen? Er sagt, interessanter Gedanke, die schiere Existenz des polnischen Staates ist für jeden polnischen Staatsbürger niemals eine Selbstverständlichkeit. Und die Frage ist, was folgt daraus? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, und wenn Carlo Masala hier Platz nimmt, dann geht es immer um das Grundsätzliche, um das große Ganze. Vier Jahre nach Beginn des russischen Großangriffs auf die Ukraine sind wir an einem Scheideweg, glaubt er. Die Frage ist, sind wir, ist Europa bereit, ernsthaft Verantwortung zu übernehmen oder werden wir endgültig zum Spielball? Er sagt ganz ehrlich, ich sehe nicht, wie dieser Krieg noch in diesem Jahr zu Ende gehen sollte. Denn während Selenskyj mittlerweile zu fast jedem Zugeständnis bereit ist, sagt er, hat sich Putin nicht einen Millimeter bewegt. Eine Schlüsselrolle in der Frage spielt die NATO. Interessanter Gedanke von ihm. Vielleicht sagt er, müssen wir unsere Perspektive auf das Ganze verändern. Vielleicht geht es gar nicht darum, ob und wann die Russen Europa angreifen. Vielleicht geht es um was ganz anderes. Was? Das ist die große Frage. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Schönen guten Abend Ihnen allen. Vielleicht Ladies First, Melanie Amann zuerst, bevor Paul Ziemiak die Friede, Freude, Eierkuchen-Hymne über den CDU-Parteitag anstimmt. Wie haben Sie schon so gut zusammengefasst. Ja. Wie haben Sie es denn erlebt? Das Motto war doch Verantwortung übernehmen oder sowas, ne? Ja. Aber mein Gefühl war, das Motto war bloß kein Ärger. Das stimmt auch. Insofern war es eine Friede, Freude, Eierkuchen-Veranstaltung, weil es wurde ja vorher alles, was irgendwie kontrovers oder edgy oder was war, was Friedrich Merz früher mal gefordert hat, wurde ja total verwässert. Weichspülprogramm haben Sie es genannt. Mhm. Also man kann natürlich sagen, wenn man generell politisch drauf schaut, ist es nicht unbedingt eine Weichspülposition zu sagen, wir schaffen die telefonische Krankschreibung ab oder solche Themen. Aber das war noch der radikalste Punkt bei den Beschlüssen, in der Tat, war mein Eindruck. Es gab ja durchaus Vorstöße von der Jungen Union, radikale Sozialreformen. Es gab einen gemeinsamen Vorstoß von Arbeitnehmern und Wirtschaftsflügel. Wir wollen die Klimaziele aussetzen oder runterfahren, weil es unserer Wirtschaft so schlecht geht. Und das waren alles Themen, die dann wurden irgendwie so elegant weggespült. Weggenuschelt. Und eben entgegen der Position, die Friedrich Merz eigentlich immer hatte. Mhm. Wenn ich komme, dann gibt es radikale Reformen, dann wird keine Rücksicht mehr genommen auf heilige Kühe. Ja. Ja. Sie dürfen sofort, Herr Ziemiak, aber erst Harald Martenstein. Wie haben Sie es denn erlebt, Herr Martenstein? Sie sagen, da gibt es eine ziemliche Katerstimmung bei der CDU mittlerweile. Ja. Wobei ich das für ein Gerücht halte, weil ich gehört habe, es gab da Alkoholverbot auf dem Parteitag. Ne? Oder? Ja. Ist wirklich so? Ist wirklich so. Aber muss die man waren sich auch ganz schön hinterher. Wer? Ja. Ich glaube, da waren auch Mitarbeiter unterwegs und haben gesagt, also hier ist ganz streng und so weiter, aber darum geht es ja auch nicht. Und gab es da welche, die heimlich was? Wirklich? Name, so Adresse, hinter, Telefonnummer? Ich glaube, wir wollen jetzt hier keine Schwierigkeiten. Mit wem ich da ein Bier getrunken habe, das sage ich nicht. Aber Sie haben mitgetrunken. Sehr gut. Alkoholverbot. Ich meine, ich habe mich gefragt, Herr Martenstein, ja, in diesen Zeiten als CDU freut man sich doch über jedes Prozent. Verstehe nicht. Danke, ja, weil man sich erlebt hat. Alle freuen sich über jedes Prozent, würde ich sagen. Also die Stimmung im Land ist ja nicht gut. Ich glaube, da sage ich nichts sonderlich Originelles. Die Leute erwarten Veränderungen. Es gibt Themen, die fast jeden bewegen. Die Wirtschaftskrise, also die Angst vor der wirtschaftlichen Zukunft ist so ein Thema. Migration ist zum Beispiel ein anderes Thema. Ich würde auch unbedingt hinzufügen, die deutsche Bildungskrise. Also Bildung ist ja nun wirklich unser wichtigster Rohstoff und die Leistungsprofile in den Schulen, das sind so Kurven. Ich habe mir heute eine Statistik angeguckt, die seit einigen Jahren steil bergab ist. Und zu diesen ich meine, das ist ein guter Punkt, den Sie da machen, finde ich. Ne? Hat nicht? Ja. Das für diesen Sinnemann hat neulich was echt Gutes gesagt. Ja. Er sagte, wir als Land, wir haben wenig im Boden, aber dafür viel in der Birne. Und da hat er recht und das müssen wir sicherstellen, dass das weiterhin so bleibt. Ne? Ja, ja, ich meine, der noch ältere Deutschland-Standardsatz war ja Land der Dichter und Denker. Ja. Ja. So wurden wir mal gesehen. Also das sind wirklich die zentralen Zukunftsprobleme, vor denen wir stehen. Und diesen Problemen ist der Parteitag aus irgendwie schon verständlichen Gründen ausgewichen. Ich frage mich, wie lange man das noch machen kann. Also wie lange kann die Union noch weiterfahren mit ausgeschaltetem Scheinwerfer? Herr Masala, wie haben Sie es erlebt? Haben Sie ein bisschen drauf geguckt auf diesen Parteitag? Ich habe ein bisschen drauf geguckt, aber jetzt, also ganz ehrlich, ich erwarte generell von Parteitagen nicht viel. Und da stand eine Wiederwahl, glaube ich, von Friedrich Merz als Parteivorsitzenden an. Also ist es ja dann eher auch so eine Art Krönungsmesse, wo man, glaube ich, auch darauf achten muss, dass der Chef mehr Prozente bekommt als der kleine Chef in München, weil dann steht er besser da, dass er sozusagen mehr Prozent bekommen muss, als er beim letzten Mal bekommen hat. Das scheint ja wohl alles aufgegangen zu sein. Ja. Also generell erwarte ich von Parteitagen, die mitten in einer Zeit stattfinden, wo wir, glaube ich, in 2 Wochen die erste Landtagswahl haben, in 4 Wochen die zweite Landtagswahl haben und dann am Ende des Jahres nochmal 2 Landtagswahlen haben. Da bin ich nicht davon ausgegangen, dass da irgendwas Bahnbrechendes rauskommt. Und was Spektakuläres passiert. So, apropos Dichten und Denken. Ja. Herr Simak, dichten Sie jetzt mal. Wie war es denn wirklich? Jetzt seien wir mal ehrlich, das war ein Wahlparteitag und wir haben auch inhaltlich diskutiert. Wir haben gute Beschlüsse gefasst, auch bei der Frage zum Beispiel Zugang zu Social Media für junge Menschen, für Kinder vor allem, Kinder besser zu schützen. Und deshalb war das ein guter Parteitag. Es war ein sehr gutes Ergebnis für Friedrich Merz, besser als viele Journalistinnen und Journalisten geschrieben haben. Auch besser als viele von Ihnen selber dachten, ne? Ja, an dem Abend, Friedrich Merz war ja auf Einladung von Hendrik Wüst. Sie hat es auch überrascht, ne? Ich wollte ja gerade sagen, ich habe schon die Stimmung auch bei NRW, war so, NRW ist ja der größte Block, die Stimmung war sehr, sehr gut. Ich habe auch selbst aus der christlichen Arbeitnehmerschaft, die ja auch manches kritisieren an der Politik der Bundesregierung, habe ich auch gesagt, naja, wir sind jetzt in so herausfordernden Zeiten, dass unser Parteivorsitzender, der ja auch Kanzler ist, den Rücken gestellt bekommt. Und deswegen war das ein guter Parteitag mit einem guten Ergebnis. Ich will aber trotzdem mal sagen, das, was gerade gesagt wurde, die Frage der Reformen in Deutschland, das halte ich für ganz substanziell. Die Frage der Angst der Menschen vor Arbeitslosigkeit und der Frage der Bildung. Beispielsweise, ich will das mal sagen, in Nordrhein-Westfalen, ein großes Thema ist die Frage von jungen Menschen, die in Deutschland sind, die noch nicht in der Grundschule sind, von Kindern, die noch kein Deutsch können. Und ich weiß, wovon ich rede. Und da gehen wir voran. Hendrik Wüst sagt jetzt, wir verlegen die Schuleingangsuntersuchung vor, machen sie früher. Und wer da noch nicht ausreichend Deutsch kann, der kommt jetzt in sogenannte ABC-Klassen. Das sind die Dinge, die wir machen müssen, damit wir diesen, ich will das mal positiv formulieren, diesen Schatz heben. Das heißt, alles Friede vor der Eierkuchen tatsächlich. Nein, es ist nicht. Nein, es ist die Lage ist ernst und wir müssen. Es gibt weil auf die CDU geschaut wird. Wir haben ja noch die SPD in der Regierung. So und da kommen wir zum Problem. Die SPD ist das Problem. Nein, das Problem. Und Sie sind die Lösung. wir haben, glaube ich, ganz gute Lösungen, aber es gibt ein paar Probleme mit der SPD, ist die Frage der Reformbereitschaft. Und daran arbeiten wir. Das sollte man aber nicht vorher öffentlich so sehr diskutieren, sondern vor allem sich zusammensetzen. Wir haben jetzt die Rentenkommission. Die Junge Union hat ja sehr darauf gepocht bei dieser Abstimmung. Sie erinnern sich, es wurde hier in der Sendung besprochen. Ja. Und die Junge Union ist jetzt auch Teil dieser Rentenkommission. Johannes Winkel als Bundesvorsitzender positioniert sich da auch klar öffentlich. Pascal Reddig, der Vorsitzende der Jungen Gruppe, ist in dieser Rentenkommission. Und da wird es dieses Jahr ein Ergebnis geben. Und ich hoffe und bin vorsichtig optimistisch, dass auch die SPD und die CDU sagt dann im Bundestag und vorher in der Bundesregierung, das setzen wir zu großen Teilen um. Man würde ja gerne mal das alles und das, was auf dem Parteitag passiert ist, so einem Friedrich Merz von vor einem Jahr vorspielen, was der dazu sagen würde. Das ist wirklich das Gegenteil. Also, er hat ja in seiner Rede auch gesagt, ich will Mehrheiten nur noch in der Mitte suchen. Ich bin entschieden und unser SPD-Koalitionspartner ist toll. Also wenn ich daran denke, das klang schon mal wirklich anders. Und es gibt ja die Stimmung in der CDU, wir kriegen nichts durch in Berlin, weil die SPD uns immer bremst bei allem. Und wir können nur an kleinen Schräubchen drehen. Und da bleibt ja Herr Merz weit hinter seinen Versprechen und seinen Ansagen zurück. Aber deswegen muss in diesem Jahr viel noch passieren. Und zum Beispiel die Rentenkommission. Wann passiert es denn? Uns interessiert eigentlich jetzt nur mal das Datum. Na, ich will jetzt, ja, das Datum ist immer schlecht, weil ja auch letztes Jahr schon angekündigt wurde, Herbst der Reformen. Da war nicht klar, welches Jahr. Genau. Und jetzt kommen wir wieder. Und jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, Herr Lanz, was gibt's denn jetzt? Im Herbst. Den Frühlingshauch der Veränderung oder was gibt es jetzt? Ein heißen Sommer der Reformen könnte passieren, wenn man sich dann zum Beispiel, wenn die Rentenkommission zum Abschluss kommt. Jetzt mal im Ernst. Also erst kommt Gesundheit, glaube ich, ne? Ja, also es ist jetzt schon einiges passiert, ich will das jetzt nicht alles aufzählen. Aber erst kommt die Gesundheit. Es kommen ja zwei große Kommissionsergebnisse. Ne? Genau. Erst Gesundheit. Wir müssen über Gesundheit sprechen. Ganz kurz nach den Wahlen in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz kommt Gesundheit. Ja. Da machen Sie dann alles, was Gesundheit ist? Ja, ich hoffe, das, was notwendig ist, wird dann gemacht. Ja, ich hoffe es. Sie wissen ja schon lange, was da zu tun ist. Okay, ich formuliere die Frage neu. Wie lange wissen Sie eigentlich schon, was da zu tun ist? Wie viele Jahrzehnte? Ich glaube, dass sowohl in der SPD und CDU alle, wenn es um zum Beispiel Demografie geht, also dass wir immer weniger junge Menschen haben, immer weniger die einzahlen, dass das allen lange bekannt ist, ja. Und das ist ein Problem in dieser Koalition. Das ist doch ein Problem grundsätzlich, Herr Martenstein, in der Politik. Dass die Dinge, die zu tun sind, wir sind immer super in Diagnose und kriegen dann die Lösungen nie hin. Ich meine auch, dass wir jetzt diesen Trick machen und sagen, na ja, also bevor wir da irgendjemandem was zumuten, irgendjemandem wehtun, hier ist erstmal eine Kommission. Dann können die mal in Ruhe reden und sich Gedanken machen. Dann haben wir im Zweifel auch einen Sündenbock. Dann können wir sagen, ach, die waren's. Das Problem ist, das einer der Gründe, warum die Leute das Vertrauen in Politik verlieren und das Gefühl haben, es geht nichts voran? Ja, das Gefühl, es geht nichts voran, ist wirklich ein beherrschendes in weiten Kreisen der Bevölkerung, glaube ich. Und wer nicht bereit ist, den Leuten heute weh zu tun, der tut ihnen ja in der Zukunft weh. Die Probleme, die heute nicht gelöst werden, die verschwinden ja nicht, sondern die werden größer und größer und nähern sich dann irgendwann vielleicht sogar der Unlösbarkeit. Also der Grund dafür ist Angst vor Machtverlust. Und dieser Machtverlust tritt natürlich umso sicherer ein, wenn man nichts macht. Also man bringt sich da, sagen wir mal, man zieht den Kopf nicht aus der Schlinge auf diese Art und Weise. Man gewinnt nur ein bisschen Zeit. Ja. Aber ja, Frau Hamann, ganz kurz. Ich würde es vielleicht noch ergänzen. Ich glaube, das Zentrale ist das Erwartungsmanagement. Und du kannst in der Politik heute, anscheinend ist die Zeit vorbei, in der die Parteien sich einigen können auf die großen Würfe. Das heißt, es wird nur noch an kleinen Schrauben gedreht. Zugleich sagen aber Leute wie Merz über Monate, jetzt kommt der große Wurf, wir machen den großen Wurf. Ja, es muss etwas wissen, passieren, radikaler Schritt. Wir können uns das alles nicht mehr leisten. Alles muss umgeschmissen werden, so alles weg. Ich brenne meine Bude ab, schnupfe die Asche wie Koks, oder wie heißt das in dem Song? Also jedenfalls, ich muss das ganze Ding hier weghauen und neu hinbauen. Das ist ja auch das Versprechen der AfD. Ja. Das heißt, die Leute sitzen da und sagen, wann kommt es denn? Wann ist es denn jetzt endlich soweit? Mhm. Und ich bin froh insofern, dass auf diesem Parteitag mal jetzt dieser Kurs eingeschlagen wurde. Wir machen die kleinen Schrauben, weil nichts anderes ist realistisch. Weil sonst sitzen die Leute zu Hause und sagen, es kommt nichts und die sind alle unfähig. Und wir brauchen jemanden, der mal mit der Axt durchgeht. Und aber ist es wirklich, ist es Unfähigkeit oder ist es sozusagen etwas Systemisches? Das wäre ja eher meine Frage. Nee, aber jetzt wollen wir mal die Dinge wirklich mal ein bisschen sachlich bewerten. Sie haben gerade gesagt, Herr Lanz, es ist nichts passiert. Frau Amann, es ist nichts, das ist ja nicht richtig. Diese Bundesregierung hat ganz schön viel schon auf den Weg gebracht. Beim Industriestrompreis, bei der Senkung der Energiekosten, was in der Außenpolitik Friedrich Merz alles geschafft hat. Europa wieder wirklich zusammenzuführen, nach außen aufzutreten. Alles gut. Unterstützung für die Ukraine. So, und jetzt, aber die Wahl wird im Inland gewonnen. Ja, Moment, und auch dort es geht jetzt erstmal nicht um Wahlen, sondern was zu tun ist. Also es gibt einen Teil, der sehr gut gelaufen ist. Da passiert etwas. Das Bürgergeld wird abgeschafft. Beispielsweise es gibt eine neue Grundsicherung. So, und jetzt ist die Frage, was ist jetzt zu tun? Was ist das Entscheidende? Das Entscheidende ist jetzt, wie machen wir eigentlich unseren Staatshaushalt zukunftsfest? Das heißt, die sozialen Sicherungssysteme demografiefest zu machen. Das heißt, mit dem Geld auszukommen, was wir haben. Das ist die größte Aufgabe. Das ist Pflege, das ist Gesundheit und das ist vor allem Rente. Da gibt es nicht irgendwann Ergebnisse, sondern diesen Sommer aus der Rentenkommission. Wie kommt der Staat eigentlich mit dem Geld aus? Wenn wir nichts verändern, wissen wir, dass wir in wenigen Jahren so weit sind, dass wir nur noch für Zinsen, für Soziales und für Verteidigung. Und dann können wir nichts mehr investieren. Und das ist die große Aufgabe. Und der Erfolg, lassen Sie mich noch den Satz sagen, der Erfolg dieser Koalition wird daran gemessen werden, ob diese großen Reformen gelingen. Und dafür arbeiten wir eigentlich jeden Tag und dass Parteien gut arbeiten können. Ich meine, das erleben wir in Teilen, dass weniger gestritten wird in Berlin. Das war ja auch mal anders und so muss es weitergehen. Harald Martenstein hat gerade gesagt, wenn man nichts macht, dann ist die Macht dann irgendwann auch weg. Ist es genau das, was da gerade droht? Ich habe hier eine ganz neue DIMAP-Umfrage für den, ich glaube, die Kollegen vom SWR zur anstehenden Landtagswahl in Baden-Württemberg. Und das ist ziemlich Hammer. Ich weiß nicht, ob wir das als Grafik auch vorbereitet haben. CDU minus 1, Grüne plus 4. Das heißt, CDU bei 28, Grüne bei 27. Die sind jetzt dran. Der sicher geglaubte Wahlsieg kommt gerade in ernsthafte Gefahr. AfD minus 2, SPD minus 1 und so weiter. Was passiert denn da gerade in Rheinland-Pfalz? Ganz, ganz ähnliches Bild. Es ist Wahlkampf und ich glaube, jedem war klar, deswegen stimmt mir sicher geglaubt, ist nie was in Wahlkämpfen. Jetzt kommt es auf jede Stimme an. Das meine ich doch. Das ist Wahlkampf, ja, es kommt jetzt auf jede Stimme an. Und deswegen werben wir, dass Manuel Hagel neuer Ministerpräsident wird. In diesen Zeiten, wo wir gerade über wirtschaftliche Stärke, über Arbeitsplatzverlust sprechen, in diesem Autoland, in diesem Land des Mittelstandes, des Handwerks, brauchen wir eine CDU-geführte Regierung, sagen auch alle Umfragen, dass sich das die Menschen wünschen. Brauchen wir Manuel Hagel an der Spitze. Und bitte also doch nicht jetzt. Können sich viele jetzt auch Cem Özdemir vorstellen. Ja, mit der Grünen Partei. Da wünsche ich aber Baden-Württemberg gute Reise in der Frage der wirtschaftlichen Stärke. Ich meine, die Grünen haben im Europäischen Parlament gegen Freihandelsabkommen zusammen mit der AfD gestimmt. Also wenn Baden-Württemberg wirtschaftlich stark bleiben will, muss Manuel Hagel Ministerpräsident werden und die CDU muss diese Wahl gewinnen. Und dafür kämpfen wir. Und jetzt sagen Sie, jetzt sind ja die Umfragen, ja, das ist Wahlkampf. Jede Stimme zählt. Also jeder, der jetzt diese Sendung sieht, der muss wissen, es kommt auf ihn an. Es kommt auf jede Stimme an. Das ist ja keine Wahlwerbesendung, Frau Amann. Sagen Sie mal, was das Thema ist. Die Grünen könnten Baden-Württemberg regieren, ist ja bereits eingetreten. Also es ist kein Schreckensbild mehr für die Menschen im Südwesten. Die haben einen grünen Ministerpräsidenten mehrmals wiedergewählt. Das heißt, sozusagen dieses, oh Gott, die Grünen könnten regieren, das wäre ganz schrecklich. Sozusagen Herrn Hagel ist es offensichtlich nicht gelungen, zu erklären, warum er es besser machen könnte oder warum die Positionen seiner Partei besser wären. Ja, wir sind mitten im Wahlkampf, die Debatten laufen ja. Insofern, ja. Aber wie kann man so einen Vorsprung verspielen? Ich meine, das war ein richtig satter Vorsprung, deswegen, den er hatte. Das frage ist ich, schon, wie viel Sorge und Kopfzerbrechen das aber macht. Aber es ist ganz normal, dass CDU 28, das Grüne 27, Herr Martenstein. Warum reden wir denn nicht über den Elefanten im Raum da in Baden-Württemberg? Das ist doch diese Affäre um diesen Schulbesuch von Manuel Hagel vor so und so vielen Jahren. Acht Jahre her. Er war 29 und war bezaubert von einem 15- oder 16-jährigen Mädchen. Und war dann so unvorsichtig, das in einem Interview zu sagen. Ja? Das ist, man kann darüber denken, was man will. Es ist vielleicht blöd gewesen und es war auch eine Zeit, in der man noch nicht so woke gewesen ist und der man noch nicht so auf jeden einzelnen Satz geachtet hat, den man sagt. Und das wurde jetzt zu einer Großaffäre aufgeblasen zu einem sehr vorhersehbaren Zeitpunkt, wenige Tage vor der Wahl. Also eigentlich eine klassische politische Intrigengeschichte. Warum hat man es nicht vor drei Monaten gemacht, sondern genau jetzt. Mhm. Und was mich bedrückt, ist der Gedanke, dass so eine Geschichte von wirklich überschaubarer Bedeutung, ich glaube, darauf kann man sich wirklich einigen, von überschaubarer Bedeutung möglicherweise eine Wahl entscheidet. Das will mir nicht in den Kopf, dass so etwas passieren kann. Er hat sich dafür entschuldigt irgendwie. Ich wollte jetzt den Elefanten im Raum gar nicht so groß machen. Aber wenn Sie sagen, da steht dieser Elefant im Raum, mich würde gleich Ihre Meinung, auch die von Carlo Masala, interessieren. Aber lass uns einmal kurz den Elefanten anschauen. Das ist das Thema, um das es geht. Wir haben es, glaube ich, sogar hier. Schauen Sie mal. Ich war vor wenigen Wochen in einer Realschule bei uns im Wahlkreis. Eine Klasse, 80% Mädchen. Also da gibt es für 29-jährige Abgeordnete schlimmere Termine als diesen. Und dann begann, und ich war es nie vergessen, die erste Frage, sie hieß Eva. Braune Haare, rehbraune Augen. So, Melanie Ammann, wie schauen Sie da drauf? Ich muss sagen, ich finde es abstoßend, ich finde es schwitzig und ich finde es es ist auch nicht, wie Sie in Ihrer Kolumne geschrieben haben, Ausdruck, Sie haben ja, glaube ich, gesagt, das ganz normale sexuelle Anziehung ist die Grundlage unserer aller Existenz. Wir reden über eine Schülerin, wir reden über ein Mädchen, eine Minderjährige. So, Punkt. Aber, point taken, es war vor 8 Jahren. Das heißt, die Frage, die, glaube ich... Und er hat sich entschuldigt. Moment, nee, das finde ich gerade nicht. Also sozusagen, die vor 8 Jahren... War dieser Mann definitiv nicht, hatte nicht die charakterliche Eignung, Ministerpräsident zu sein. Die Frage ist, hat er es heute? Wie verhält er sich dazu? Und wie, aber so hat oft, er sich nicht entschuldigt? Er hat gesagt, es tut mir leid, hat er, glaube ich, den Satz gesagt. Er hat sich entschuldigt, er hat es mehrfach getan. Ja, er hat gesagt, auch diese Aussage war Mist. Er hat es übrigens damals schon erkannt. Es ist nicht so, dass er jetzt damit konfrontiert. Er hat das ja noch mal ausgeführt, wie damals schon am Tag darauf, glaube ich, oder am gleichen Abend. Ja. Er auch vielleicht zu Hause darüber gesprochen hat. Und er hat noch mal gesagt, jetzt kommt es ganz kurz vor der Wahl, wird das nochmal ausgespielt. Es tut ihm leid. Ich war noch nicht ganz fertig. Entschuldigung, ja. Ja, das stimmt. Insofern lasse ich mich gerne korrigieren. Er hat gesagt, es tut mir leid und es war Mist. Nur ich finde schon, wenn so etwas kommt und du willst Landesvater werden und willst ja auch überzeugen durch charakterliche Eignung und durch irgendwie menschliche Festigkeit und Stärke, da frage ich mich, warum er nicht einfach gesagt hat, es war Mist und es tut mir leid und Punkt. Ja, aber das hat er doch. Aber er hat gesagt, meine Frau hat mich darauf hingewiesen, dass das blöd war. Da denke ich so, brauchst du deine Frau, um dir zu sagen, dass das blöd war? Ja, das ist doch, ich finde, das ist ein absolut legitimer Punkt. Und das Zweite ist, das Zweite ist, dass er dann in seinem ersten Statement auch noch den Grünen direkt eine mitgegeben hat, wo ich denke so, es geht um dein Verhalten. War dein Verhalten falsch und hast du daraus gelernt? Oder gehst du raus und sagst, die sind blöd, weil die das jetzt auf einmal rausbringen? Und da denke ich so, hast du überzeugend für beides, die Leute? Kann doch beides wahr hast sein, du für die, ja, gut, aber kann doch beides wahr die entscheidend sein. Ist, in deinem Statement, du hast diese eine Chance, darauf zu reagieren und zu zeigen, das ist der alte Manuel Hagel, mit dem habe ich nichts mehr zu tun. Aber ich habe das darin nicht so gelesen. Und ich finde, es ist halt eine Verharmlosung zu sagen, ich kann hier so schwitzig über ein Mädchen lächeln und das ist doch nur normale sexuelle Beziehung zwischen Mann und Frau. Was war denn da schwitzig? Ich meine, der Mann hat sich unbeholfen ausgedrückt. Ich meine, die entscheidende Frage ist doch, von was für Menschen wollen wir eigentlich regiert werden? Von denen mit dem besten Charakter oder von denen, die es am besten können? Das ist leider nicht immer ganz deckungsgleich. Aber bei ihm haben wir noch keinen Beleg für irgendwas. Weder Willy Brandt noch Gerhard Schröder könnten unter den heutigen Moralbedingungen noch Bundeskanzler sein. Eigentlich die gesamte Politikerriege der letzten 30 Jahre würde da ausfallen. Und ich will da jetzt nicht sagen, dass das toll gewesen ist, was die gemacht haben. Aber wir müssen doch bei der Auswahl unseres politischen Spitzenpersonals auch ein bisschen auf die Qualität als Politiker achten und nicht nur auf Moralfragen. Also Sie haben das Thema ja aufgebracht, wollte ich sagen. Sie haben ja recht, man sollte gucken, was ist die fachliche Bilanz von jemandem. Er war Fraktionschef, glaube ich, oder war er nur Landeschef? Fraktionschef. Er war aber nicht. Er hat sozusagen keine Regierungsverantwortung gehabt. Man weiß bei Özdemir, über den kannst du dich aufregen wegen seiner Position zur Landwirtschaftspolitik als Wähler in Baden-Württemberg. Da kannst du dich vielleicht aufregen, weil du es blöd findest, dass er Vegetarier ist oder so. Aber du hast gewisse Positionen. Er war in Regierungsämtern und er hat sozusagen, mit ihm verbindet man auch fachlich was. Und da hat Herr Hagel einen Startnachteil. Und deswegen ist so ein Video natürlich auch, schlägt mehr rein als vielleicht bei jemandem, wo man weiß, ja, es erzählt, da kann ich es als B-Note nehmen, ja, weil ich weiß, was die A-Note ist. Aber so, wir sind uns alle hier in der Runde einig, in Baden-Württemberg geht es gerade um ganz andere Dinge, als um die Frage, ob ein 8 Jahre altes Video jetzt irgendetwas aussagt über die Befähigung eines Kandidaten. Da geht es um Jobs, Jobs, genau Jobs. So ist es. Genau allein so im Großraum Stuttgart sind über 200.000 Arbeitsplätze direkt, indirekt von der Autoindustrie abhängig. Und da geht es gerade richtig zur Sache. Und deswegen kann man eigentlich jedem nur wünschen, dass er irgendeine neue Idee entwickelt, wo das nächste große Geschäfts- und Erfolgsmodell für Baden-Württemberg herkommt. Und es ist auch interessant, wie Cem Özdemir Wahlkampf macht. Ne? Ich meine, der tut ja, man ist sich ja gar nicht mehr sicher, ob der noch bei den Grünen ist. Auf den Plakaten ist ja das Logo der Grünen so, da muss so eine Lupe haben, um dieses grüne Logo überhaupt noch zu finden. Der weil er offenbar maximale Distanz zu seiner eigenen Partei ist, haben möchte. Das zeigt, in welchen ungewöhnlichen Zeiten wir leben. Herr Ziemer, wir wollen über was anderes reden. Sie in Stettin geboren, ja, sind 1988 ja, mit 3 Jahren nach Deutschland gekommen. Ihre Eltern sind oder waren Mediziner, ne? Genau. Ärzte. Und, meine Mutter lebt nicht mehr, genau. Ja, wie schauen Sie im 5. Jahr jetzt dieses russischen Angriffskriegs als jemand, der immer noch sehr enge Verbindungen in die alte Heimat sozusagen hat, auf die Situation in Polen, weil wir heute die Chance haben, das mal ein bisschen genauer zu besprechen. Es ist auch viel erzählt im Vergleich, unser Kulturwandel, den wir da noch, glaube ich, zu bewältigen haben. Die Polen, habe ich das Gefühl, sind einen Schritt weiter. Es ist ganz anders in Polen als in Deutschland. Wir diskutieren hier sehr viel politisch. Was heißt das für Deutschland? Abhängigkeiten von Energien, Lieferketten. Wir müssen investieren in die Bundeswehr, um sie irgendwo einzusetzen. In Polen ist die Diskussion: Hoffentlich wiederholt sich Geschichte nicht. Und jede Polin, jeder Pole weiß, Geschichte kann sich wiederholen. Zwischen Großmächten. Wenn Sie sich mal die polnische Geschichte anschauen, Polen ist von der Landkarte verschwunden. Genau. Polen glaubte dann wieder als Staat sich wieder zu begründen. Kurze Zeit später der Überfall Deutschlands auf Polen. Danach, als für uns hier im Westen, im heutigen Westen, der Zweite Weltkrieg endete, die Bundesrepublik Deutschland 1949 gegründet wurde, begann aber für die Polen neue Unfreiheit mit neuer Verfolgung und erst seit 1989, 90 wieder in Freiheit. So, der Gedanke, dass Russland eine Bedrohung ist, ist in Polen nicht neu. Sie ist real, es ist unmittelbar an der Grenze. Und die größte Sorge, die man hat, ist, und dazu gibt es ja auch Umfragen, wenn Umfragen hier in Deutschland gemacht werden, kommt es zu einer Einwirkung auf die NATO-Ostgrenze, werden die Verbündeten Polens, vor allem Deutschland, bereit und in der Lage sein, Polen zu verteidigen. Genau, vor allem bereit sein. Ne? Bereit sein. Und ehrlicherweise glauben das zunehmend mehr Menschen nicht. So, das ist der super interessante Punkt, den ich vorhin versucht habe anzudeuten in der Vorstellung zu Carlo Masala. Herr Masala, Sie sagen, vielleicht ist das genau die Idee, die Putin hat. Vielleicht geht es gar nicht darum, wie Territorium zu erobern. Vielleicht geht es gar nicht wirklich darum, in Europa einen großen Krieg vom Zaun zu brechen. Vielleicht geht es um was ganz anderes. Sie sagten irgendwo neulich in einem Interview, möglicherweise müssen wir die Perspektive auf das alles verändern. Wie? Ja, ich glaube, wir müssen die Perspektive auf das Ganze verändern. Also wenn man davon ausgeht, dass Russland neoimperiale Gelüste hat und, ich sag jetzt mal, sein Vorfeld politisch und ökonomisch dominieren will, dann ist ein Angriff, ein vollumfänglicher Angriff auf Polen, auf Estland, Lettland oder Litauen, da ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass sozusagen die NATO reagieren würde mit der Ausrufung des Artikel 5. Und dann sind wir in einer Situation, in der auch Russland nicht kalkulieren kann, gewinnt es eine solche Auseinandersetzung oder nicht. Und ich fange ja sozusagen etwas nur an, wenn ich das Gefühl habe, ich kann es gewinnen. Klar. Aber wenn man sich jetzt überlegt, was ist das Ziel eigentlich der Russen? Und das russische Ziel, und da gleicht Russland ähnlich der Sowjetunion, ist letzten Endes diese Allianz zu spalten und sie zu erledigen. Und das muss kein großer Angriff sein. Das kann sein, dass man dann nur ein Stückchen von einem NATO-Territorium besetzt. Und dann die NATO die Frage stellt, sozusagen, seid ihr bereit, wegen einer Stadt, einer Insel oder, keine Ahnung, 50 Quadratkilometern den vollumfänglichen Konflikt zu riskieren, ja, der immer eine Nukleardimension hat, wenn es um Russland geht. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass einige NATO-Staaten sagen, Nee, vielleicht doch nicht. Ich wollte nur sagen, es gibt ein sehr lesenswertes, kleines, ist relativ schnell gelesen, Büchlein von Ihnen, das den Titel trägt, wenn, was, wenn Russland gewinnt. Ne? Genau, so ungefähr. Richtig. So. Und da beschreiben Sie das ganz konkret, wie man das machen könnte, welche Nebelkerzen du auch wirfst, genau. Wo was passieren muss, damit wir maximal abgelenkt sind. Und am Ende hast du genau dieses Ergebnis. Wie könnte sowas aussehen, so ein Szenario? Nein, in diesem Szenario, also die grundlegende Idee war, ne, es geht Russland darum, sozusagen die NATO zu erledigen. So. Und sie wollen keinen großen Konflikt riskieren, weil das können sie selber nicht kalkulieren. Also ist es bei mir sozusagen, man konzentriert sich auf eine Stadt, das ist eine estnische Grenzstadt, aber es gibt noch andere Städte, die sozusagen in ähnlich gelandet sind. Das ist Narva. Narva. 90% russischsprachig. Da, ne? Gibt es, ja, 88% oder russischsprachig. So, ja. Es gibt dann Menschen, die haben einen russischen Pass. Und das bietet den Russen immer das gute Argument, das haben wir im Donbass gesehen, zu sagen, da werden die Minderheitenrechte unserer Bevölkerung, unserer Landsleute werden unterdrückt und wir müssen denen helfen. Und dann geht man in diese Stadt rein und man erobert sie. Und dann stellt man ganz einfach der NATO die Frage, sozusagen, wollt ihr diesen Konflikt riskieren? Und in meinem Szenario dann gibt es die politischen Diskussionen, die dazu führen, dass die NATO nicht dazu bereit ist. Was man im Vorfeld macht, und das ist auch sozusagen nicht aus der Luft gegriffen, man versucht halt die Europäer und die Amerikaner abzulenken. Die Europäer werden immer sehr stark abgelenkt, wenn es mal wieder sozusagen eine neue irreguläre Migrationsbewegung über den Mittelmeerraum geht. Dann werden die Europäer alles versuchen, um die zu stoppen. Also wird Europa sich darauf konzentrieren. Und gleichzeitig gibt es ein bisschen Hilfe in der südchinesischen See seitens der Chinesen, weil die Amerikaner reagieren dann immer mit der Entsendung von Flugzeugträgergruppen dahin, um die Chinesen abzuschrecken. Also dann haben sie sozusagen eine Ablenkung und die Hauptstoßrichtung ist frei. So. Mhm. Und so ähnliche Szenarien gibt es ja auch. Die Welt hat ja jetzt dieses Wargaming gemacht, da geht es dann halt um Lettland. Da kreiert man halt eine humanitäre Notlage in Kaliningrad. Man geht mit den Zügen, die ja durchfahren dürfen von Russland durch Lettland, nach Kaliningrad, die aber verschlossen sind. Da geht es um diese berühmte Suwalki-Lücke, ne? Genau. Da haben wir in letzter Zeit Entschuldigung, gesprochen. Litauen, nicht Lettland. Genau, da sehen wir das, ne? Jetzt sozusagen den Zugang zu Kaliningrad. So, und dann springen dann halt plötzlich ein paar Special Forces raus und sind plötzlich in Litauen. So. Und das kann man machen, so beschreiben Sie das und auch andere, dann entgleiste halt mal ein Zug. Zum Beispiel, ja. Der hochgiftige Ladung hat zum Beispiel. Ja. Und dann kommt man da plötzlich nicht mehr ran. Also man kann viele Dinge, False-Flag-Operationen, genau, man kann viele Dinge machen, um genau diese Reaktion der NATO zu provozieren. Also zu sagen, die NATO ist sich nicht einig, wie sie das bewerten soll und ist aufgrund dessen nicht handlungsfähig. Das heißt nicht, dass NATO-Staaten dann was tun, aber die große Allianz als solche tut nichts. Und jetzt mal in der aktuellen Situation, ist es ja auch so, dass eigentlich alle Signale, die wir aus den USA bekommen, ja darauf hindeuten, dass in einer solchen Situation die Amerikaner nicht dabei wären. So. Und das ist natürlich für die europäischen Staaten dann noch mal so ein Incentive, sich da eher zurückzuhalten. Wenn man diese Karte sieht, das will man sagen, da sehen wir Belarus. Genau. Polen wird jeden Tag angegriffen. Darauf wollte ich gerade hinaus. Weil Sie gerade sagten, dann schickst du arme Migranten übers Mittelmeer. Sie erleben es anders, ne, in Polen. Ich war da, ich war mit Alexander Dobrindt dort direkt an der Grenze. Es ist ja mittlerweile eine feste Befestigung. Jeden Tag versucht der belarussische Staat durch Menschen, die sie in ihrer Not nach Belarus geholt haben, dort an die Grenze zu bringen. Ja. Dann werden die Grenzzäune der Polen aufgeschnitten mit schwerem technischen Gerät. Bis heute läuft das? Jeden Tag. Jeden Tag Angriffe, dann wird der Alarm ausgelöst. Also das ist eine feste Grenzbefestigung. Die werden dann, also ich habe mir das erklären lassen, wir haben auch die Videos gesehen, was passiert dort. Also belarussische, man kommt in dieses Grenzgebiet übrigens nicht hinein von der belarussischen Seite, es sei denn, der Staat will es. Ist schon das klar. Ist alles bewacht, da kommt keiner durch Zufall. Das sind nicht arme Migranten, die alleine sich dort verirrt haben, sondern dort ihr Elend missbraucht wird, um sie dort hinzubringen. Ja, du musst ja auch Leuten sagen, pass auf, ihr könnt ohne Visum nach Minsk fliegen. Genau. Plötzlich gibt es genau. diese Reise nach Minsk. Du brauchst seltsamerweise plötzlich kein Visum mehr. Genau. Und dann sieh zu, wie du weiterkommst. Und dann sagen sie, ihr kommt jetzt an die Grenze, wir machen den Grenzzaun auf und ihr könnt aber nicht mehr zurück. Kann sich auch keiner mehr umentscheiden. Ja. Dann werden die Grenzzäune geöffnet, dann geht der Alarm los an diesen Posten des polnischen Grenzschutzes und des Militärs. Die kommen dann sofort angefahren, werden dann von Leuten, die aber nicht mit über die Grenze gehen. Nicht von den, meistens nicht von den Menschen, die dort migrieren, sondern von Belarussen, beworfen mit Molotow-Cocktails. Diese verteilen dann auch noch Messer, mit Steinen beworfen. Es kommt zu Verletzten. Die Polen setzen auch Schusswaffen ein, mit nicht tödlicher Munition. Ja. Und das passiert jeden Tag. Es gab einen Fall, da wurden die Migranten festgesetzt vom polnischen Grenzschutz und dann wurden Molotow-Cocktails rübergeworfen, so knapp, dass dieser Molotow-Cocktail die Migranten dort, die dort an dem Fahrzeug standen, getroffen hätte. Und warum macht das Russland? Warum macht das, also Lukaschenko macht das, was Putin will? Mhm. Um zu schauen, wie lange bleibt Polen stabil und vor allem, wie lange bleibt Europa stabil. Genau. Wenn Polen die Nerven verlieren würde und würde sagen, wir machen hier gar nichts mehr, dann gehen, also sie wollen ja nicht nach Polen, sie wollen vor allem nach Deutschland. Wie lange hält das die Europäische Union aus? Und dann geht's für die Polen, weil Masala sagt, die USA, das ist für die Polen eine ganz andere Diskussion als in Deutschland. Da wird nicht gefragt, wer kritisiert jetzt wie Trump, sondern eher die Diskussion, was ist jetzt wichtig für Polen. Man will eigentlich ein sehr starkes Europa, sehr starke NATO, aber fragt im Zweifel, brauchen wir die Amerikaner, wenn andere nicht in der Lage oder nicht fähig sind, uns zu verteidigen. Ist der Glaube an die Amerikaner in Polen noch wirklich? Viel größer als bei uns. Aber offensichtlich auch nicht uneingeschränkt, wenn der polnische Präsident über eine eigene Atomwaffe nachdenkt, dann denke ich, ich höre es jetzt hier läuten. Ich war vor einem Monat in Polen, in Warschau, ein paar Tage. Und da hört man schon sozusagen aus, ich sag mal, der zweiten Reihe der ehemaligen Regierungspartei PiS, das waren ja sozusagen die treuesten Trump-Supporter und MAGA-Supporter, die fangen an, jetzt schon Überlegungen anzustellen, ob die polnische Souveränität nicht besser geschützt sei durch ein bisschen engere Zusammenarbeit mit anderen europäischen Staaten. Weil man auch da das Gefühl hat, es verändert sich was in diesem Verhältnis Polen-USA. Wobei Karol Nawrocki, den wir jetzt hier sehen, der polnische Staatspräsident, er wurde von Trump schon im Wahlkampf noch empfangen. Er hat ihn unterstützt, also Trump hat Nawrocki unterstützt gegen Trzaskowski, den Bürgermeister von Warschau. Und es gibt jetzt, die PiS stellt den Präsidenten, der von ihm vorgeschlagen wurde, und die PO, also die Bürgerplattform, den Premierminister. Donald Tusk ist da noch viel, viel mehr europäisch unterwegs als die PiS. Aber es ist eine Diskussion in Polen, aber die ist anders als, das will ich sagen, anders als bei uns. Wir versuchen ja so ein Allgemeinbild zu haben gegenüber den USA. Da geht es wirklich um die Frage, wer kann uns oder wie können wir uns am besten beschützen? Wir reden ja häufig hier über die Frage, wo stehen wir eigentlich, wenn es um Verteidigungsfähigkeit geht und wo sind wir eigentlich in unseren Köpfen? Ich erinnere mich schon ziemlich lange her, als ich irgendwann las, die Polen sind gerade dabei, die konventionell stärkste Armee Europas aufzubauen. Was heißt das in Zahlen, in Daten, in Fakten? Also in Zahlen heißt das, dass zum Beispiel schon bei den Landstreitkräften, also beim Heer, die Polen deutlich stärker sind als wir in Deutschland. Ich glaube, mittlerweile in der Panzertruppe ist es, glaube ich, das Dreifache an Stärke in der Panzertruppe. Sie mobilisieren sehr jetzt auch in der Frage der Reservisten. Ein polnischer General hat gesagt, ein solcher Krieg würde nicht mit einer Berufsarmee gewonnen werden, sondern nur durch die Reserve. Und es gibt die Mentalität in Polen ist ganz anders. Das meine ich. Wie gehen die daran, sozusagen gesellschaftlich auch? Also du musst ja dann eine Gesellschaft, wenn sie sagen, das kann nicht mit Profis gewonnen werden, dann baust du das ganze Land. Ja, sind alles dann genau. Profis. Wie nimmst du die Leute mit? Wo fängt das an? Es beginnt etwas, was wir uns in Deutschland nicht vorstellen können, mit Militärklassen an Schulen. Also es gibt Schulen, die Militärklassen haben, die bekommen dann kommt jemand von der Armee, die kriegen Uniformen, und fangen schon in der Schule an mit Militärübungen. Grundschüler oder wo? Nein, ich glaube, ab der 10. Klasse würde man bei uns sagen, geht es los. Oder schon ab der 9, ich weiß es nicht genau. Aber bei den weiterführenden Schulen, dann kriegt man Uniformen, man lernt zu marschieren, man lernt den Umgang an der Waffe, man macht Camps mit. Es gibt für Zivilisten, es gibt ein neues polnisches Programm, Das heißt in Bereitschaft, mhm, auf Deutsch übersetzt, da kann man als Zivilist sich melden. Es gibt ein kleines Programm, das geht nur ein paar Tage, wenige Stunden. Da lernt man Notfallsituationen, man lernt Feldmedizin, man lernt, wie man sich zu verhalten hat im Angriffsfall. Und dann, also ich will mal zu den Klassen sagen, ja, und diese Klassen werden auch eingesetzt. Ich war, als das Hochwasser in Polen war, war ich dort als unter anderem als Helfer. Wir haben dann ein bisschen geholfen, Sandsäcke gesteppt und ein bisschen Essen verteilt dort mit einer Hilfsorganisation. Und dann kamen polnische Minister und wir besuchten eine Verteileinheit. Da ging es um Lebensmittel und anderes, was die Menschen gebraucht, mhm, haben. Und da war eine polnische Militärklasse. Und da kommt der polnische Verteidigungsminister und eine junge Schülerin, eine Abiturientin, meldet dem polnischen Verteidigungsminister, vor ihnen steht so und so, ich bin angetreten mit meiner Schulklasse vom Lyzeum Nummer so und so, wir haben hier Station genommen und diese Versorgungseinrichtung übernommen. In Deutschland können wir uns das nicht vorstellen. In Polen gesellschaftlich akzeptiert. In Polen ist es gesellschaftlich akzeptiert. Und Sie sagen, das hat damit zu tun, dass Polen dieses Bewusstsein haben, die Existenz unseres Landes ist keine Selbstverständlichkeit. Ja, und es gibt natürlich historisch einen großen Unterschied zu Deutschland. Es ist das Land, das Opfer wurde im Zweiten Weltkrieg. Es ist nicht das Land der Täter. Die polnische Uniform, die Militäruniform, auch die Pfadfinderuniform stehen für Verteidigung von Freiheit und des Lebens von Polinnen und Polen, die sonst in Zwangsarbeit in Konzentrationslagern oder erschossen durch SS-Einheiten ermordet worden wären. Wenn Sie mal am 1. August in Warschau sind, wenn des Warschauer Aufstandes gedacht wird, und Sie brauchen nicht in Warschau zu sein. Im Ghetto, ja? Nein, nicht im Ghetto. Nicht der Aufstand im Warschauer Ghetto, sondern der Warschauer Aufstand der polnischen Heimatarmee. Okay. Mhm. Dem wird immer am 1. August um 17 Uhr in der sogenannten Stunde W, Godzina W auf Polnisch gedacht. Im ganzen Land, nicht nur in Warschau. Ich war in Warschau bei den Festveranstaltungen. Mhm. Ich war auch einmal privat an der Ostsee. Es ist 17 Uhr. Es ist Leben am Strand, Sommer, wie man sich das an der Ostsee vorstellt. Eisdielen geöffnet, die Leute haben Spaß, die Familien sind am Strand. Und um 17 Uhr heulen alle Sirenen. Alle in der ganzen polnischen Republik. Und alle stehen auf, egal ob links oder rechts, tätowiert, Punk, Konservativer. Und für eine Minute steht das Land still. Und das ist eben ein anderes, es gibt ja so Traumata, ich glaube fest daran, dass das auch vererbbar ist. Kollektive Traumata, ja, dass es jeder weiß. Und ich glaube, deswegen ist es in Deutschland ganz anders. Und ich finde in Deutschland ja auch zu Recht, dass wir darüber das sehr reflektieren. Ja, aber in Polen heißt das, nie wieder Unfreiheit. Und es wird auch immer die Reden am 1. August in Polen, die sind nicht, wir machen jetzt mal eine Geschichtsstunde, sondern es geht erstmal um die Geschichte, es werden die Veteranen werden geehrt, aber dann geht es immer um heute. Nie wieder. Und Putin soll wissen, er soll es gar nicht versuchen, keine Macht. Polens Freiheit wird immer verteidigt werden. Herr Masala, wenn das Stichwort was bewegend gerade gefallen ist, Putin, an welchem Punkt sind wir eigentlich in diesem Krieg, wenn Sie diese Verhandlungen jetzt auch wieder ansehen? Ich habe Sie vorhin zitiert, Sie sagen, Selenskyj war eigentlich zu fast allem bereit oder ist mittlerweile zu fast allem bereit, wenn ich das richtig wahrnehme, sogar zu Gebietsabtretungen im Donbass, und zwar von Gebieten, die noch nicht erobert sind. Das heißt, die Maximalforderung, die russische, das Einzige, was die noch wollen, sind echte, belastbare Garantien, Sicherheitsgarantien. Das ist alles, worum es geht. Also wir haben die Verhandlungen, die jetzt laufen, haben zwei Knackpunkte, die beide miteinander verbunden sind. Das eine ist letzten Endes der Rückzug der ukrainischen Streitkräfte von den 20% des Donbass, die sie noch kontrollieren, und gleichzeitig sozusagen die Sicherheitsgarantien. Selenskyj ist bereit zu diesem Rückzug. Es gibt Diskussionen in der Rada, also dem ukrainischen Parlament, zur Vorbereitung sozusagen von einem Referendum. Es gibt die Diskussion zur Vorbereitung von Präsidentschaftswahlen. Aber die Ukrainer haben aus ihrer Perspektive nur theoretische Sicherheitsgarantien, die nicht unterlegt sind durch wirklich materielle Sicherheitsgarantien. Also es gibt ein Papier, das vereinbart worden ist. Ich sage das jetzt mal ganz einfach. Nach 72 Stunden werden die Amerikaner da eingreifen. Das ist eine Willenserklärung. Für die Ukrainer ist das nicht viel mehr als das Budapester Memorandum. Tja. Das sagt sozusagen, ja, wenn ihr angegriffen werdet, dann werden wir euch verteidigen. Es ist nicht materiell unterlegt. Und die Sequenz ist so, dass die Vereinigten Staaten, das ist sozusagen der letzte Stand, sagen, ihr setzt erstmal alles um, dann unterschreiben wir diese Sicherheitsgarantien und unterlegen sie vielleicht materiell. Während Zelensky sagt, wir wollen zuerst die Unterschrift unter den Sicherheitsgarantien, dann setzen wir den Rest um. Und da hat sich eigentlich nichts bewegt. Seit Monaten hat sich da nichts bewegt. Und der Punkt ist, Entschuldigung, wenn ich da ganz kurz unterbreche, alles, was wir aus Russland hören, ist sozusagen, das ist alles noch nicht genug. Ja? Also wir werden diesen Konflikt weiterhin militärisch gewinnen. Gleichzeitig klar, es wird keine europäischen Streitkräfte oder amerikanische Streitkräfte in der Ukraine zur Abschreckung geben. Das heißt, letzten Endes sind wir bei diesen Verhandlungen so richtig weitergekommen seit Monaten nicht. Ich würde gerne auf das nächste Thema kommen, Herr Ziemiak, und in der Überleitung dazu Sie fragen, weil es so ungewöhnliche Zeiten sind und wir alte Gewissheiten, wie Harald Martenstein das auch gerade so schön formuliert hat, ja, sich selber hinterfragen, alles über Bord werfen müssen. Wie schauen die Polen auf das Erstarken einer Partei wie der AfD beispielsweise? Da kommt es darauf an, mit wem man in Polen spricht. Bei unserer Partnerpartei ist das sehr klar, bei der Bürgerplattform die Gefährlichkeit der AfD. Es gab aber im rechten Lager, das nicht bei den Rechtsextremen, nicht bei den Antisemiten, aber im rechten Lager gab es schon ein paar Sympathien, weil sie gesagt haben, da ist doch eine Partei, die mal kritisch das Thema Migration befragt und muss eigentlich so viel Bürokratie in Brüssel und so weiter. Genau. Da habe ich gesagt, so, da gibt es auch andere Parteien, die Dinge versuchen, ordentlich zu ordnen. Aber mittlerweile hat jeder in Polen verstanden, wie gefährlich die AfD ist. Nicht aus einem innendeutschen Blick, sondern der Einflussnahme Russlands auf die AfD. Das beobachten der polnische Geheimdienst hat, glaube ich, sehr viel Expertise, Erfahrung, auch in der Frage von russischer Spionage. Und die Polen sind sehr sensibel darauf. Und wir sehen ja, wenn wir jetzt zum Beispiel bei Herrn Frohnmeier, der Spitzenkandidat der AfD in Baden-Württemberg, da sagt der Kreml darüber, das ist voll einer von uns. Den haben wir unter Kontrolle. Ja. Geldflüsse an die AfD, von denen wir nicht wissen, woher das Geld kommt. Und deshalb, ein anderer Name fällt mir noch ein, Kai Gottschalk. Ja, Kai Gottschalk ist jetzt wirklich, hat für Berichterstattung in Polen gesorgt, weil er von Polen Reparationen fordert. Er fordert von Polen Reparationen. Das ist natürlich eine zusätzliche Provokation. Und da sieht man einfach übrigens, dass man sozusagen. Also der Vorwurf ist, wegen Nord Stream. Ihr habt denen geholfen, Nord Stream 2 in die Luft zu Genau, und jetzt soll Polen Reparationen an Deutschland zahlen. Es ist völlig eine absurd. Eine Billion oder sowas. Das Beispiel ist aber richtig, weil manche das, ich glaube, die Gefährlichkeit nicht erkennen der AfD. Die AfD wird dazu führen, dass unsere Wirtschaft den Bach runtergeht, weil die wollen raus aus dem Euro, raus aus der EU. Und wir werden nicht irgendwie, weil manche sagen, ja, dann gibt es so Patrioten. Nee, bei der AfD sind es erstens keine Patrioten, sondern Nationalisten. Und Nationalisten miteinander führen dazu, dass wir erhebliche Konflikte bekommen. Und jetzt kommt ja noch was hinzu. Die sind auch noch fremdgesteuert, viele von denen. Aus Russland, aus China, wir kennen all diese Fälle. Wenn eine Diktatur sagt, den haben wir voll unter Kontrolle, was ist das dann für ein Politiker? Und deswegen ist das Meinungsbild über die AfD in Polen, ich habe nur hergeleitet, dass es am Anfang differenziert war, auch bei der Kritik Euro-Krise und mancher, aber heute ganz klar, diese Partei ist gefährlich für nicht nur für unser Land, sondern für Europa. Und die Frage des Umgangs mit der AfD, ich habe das vorhin schon kurz vorgestellt, Herr Martenstein, um das einmal kurz zu klären, bevor wir Sie da einmal auch sehen. Hamburger Thalia Theater, Sie auf der Bühne, ein Prozess gegen Deutschland. Und es wird sozusagen verhandelt, die Frage, sollte man ein Verbotsverfahren gegen die AfD anstrengen, sollte man nicht. Sie in der Rolle des Zeugen, der gegen dieses Verbotsverfahren argumentiert. Ja, es war eine Theaterinszenierung. Genau. Und das war die Rolle, die mir zugedacht war. So, und das nochmal zu klären, also ist das Ihre persönliche Haltung? Ist das die Rolle, was wir da gleich sehen? Was ist das, was wir gleich erleben? Naja, das ist meine Haltung in dieser Frage. Ja. Mhm. Wobei, ich muss zugeben, ich mag diese britischen Debattenspiele, die da gemacht werden, wo man die Position, die man übernehmen soll, aus einem Lostopf zieht. Ja? Das ist so Debattenschule. Man lernt dabei auch, sich in andere Positionen hineinzudenken. Ich habe das mal die Zeit, hat auch so einen Wettbewerb mal gemacht. Da durfte ich in der Jury sitzen. Ich dachte, ja, das ist wirklich eine tolle Sache. Also wenn ich aus dem Lostopf die andere Rolle gezogen hätte, wäre ich schon in der Lage gewesen, obwohl ich kein völlig prinzipienloses Individuum bin, ich wäre wirklich in der Lage gewesen, auch die andere Position zu machen, weil das Debattieren eigentlich eine tolle Sache ist und man in der Lage sein muss, auch in andere sich hineinzuversetzen. Aber da habe ich nun aus dem Lostopf eine für mich einfachere Sache gezogen. Ich kann gezogen. Das nur bestätigen. Ich war im Debattierclub. Ich war sogar die erste Vorsitzende des Bundesverbands der Debattierclubs. Es wird ja immer sofort in Deutschland ein Verein und ein Verband gegründet. Ja. Deswegen auch diese zweifelhaften Texte, die Sie sofort aus dem Kopf zitieren. Genau, können, und deswegen gehört. Auch der ständige Widerspruch und das ständige ins Wort fallen, genau. Nein, und ich kann wirklich nur sagen, dass es für jeden, der noch studiert und Lust hat darauf, kann man es nur empfehlen, weil es schult dich, sozusagen, es schult dich darin, Widerspruch auszuhalten und es schult dich darin, die Position des anderen anzunehmen. Genau. Und ich fand haben Sie, bevor wir das gleich sehen, Herr Martenstein, die Reaktion darauf fand ich so interessant. Ich habe das gesehen, irgendwann, es war sehr früh morgens, ich glaube, es war noch nachts, senile Bettflucht ist das Thema. Und ich sehe das und gucke es mir von vorne bis hinten an. Und es hat mich total begeistert, weil es mich so unfassbar aufgeregt hat. Ich habe sie da gesehen und dachte, was? Es gab Punkte, die ich verstanden habe und andere, die mich schrecklich aufgeregt und empört haben und dachte, das ist eigentlich ein gutes Ding. Das lässt dich auf jeden Fall nicht kalt. Haben Sie diese heftigen Reaktionen überrascht oder wie haben Sie jetzt gesagt? Die Reaktionen im Saal waren ja gar nicht heftig. Die Leute haben mit versteinerten Gesichtern sich das angeguckt. Im Saal ja, aber danach, die Leute, die es medial auch, ich habe es ja vorhin kurz vorgetragen, Leute, die ganz begeistert waren, die sagten grandios und andere, die sagten, nee, da so geht Debattenvergiftung, ist eine Katastrophe. Ja, ich habe aber nicht genau verstanden, was daran die Debattenvergiftung sein soll. Also wenn man in einer Debatte eine Position bezieht, und zwar eine legitime Position, darauf möchte ich dann schon beharren, dass gegen das Verbot der AfD zu sein eine legitime Position ist, die auch von aktuell so mehr als 50% der Bevölkerung geteilt wird, möchte ich wissen, Was ist eigentlich daran die Vergiftung? Man bringt natürlich Argumente für diese Position. Wir brauchen jetzt mal eine Debattengrundlage hier. Und deswegen schauen wir jetzt einfach mal rein. Und dann macht sich jeder sein eigenes Bild. Schauen Sie mal. Wir sprechen hier also in einer Art Schauprozess über das Verbot einer Partei, die im Westen Deutschlands von 20% der Menschen gewählt wird und im Osten von 35-40%. Mit anderen Worten, wir reden über das Ende der Demokratie und ihre Ersetzung durch etwas anderes. Die Meinung großer und immer noch wachsender Teile der Bevölkerung soll für die Politik in Zukunft keine Rolle mehr spielen. Mit einem Verbot mehrheitsfähiger Parteien entzieht man diesem Staat seine Legitimation und verwandelt ihn in ein autoritäres Regime. Wenn Sie wollen, dass die AfD verboten wird, müssen Sie nachweisen, dass diese Partei das Land in ein anderes System überführen möchte. Zum Beispiel, indem Sie alle Parteien ausschaltet, die nicht das Weltbild der AfD teilen. Also ich wiederhole mich, indem Sie ungefähr das tut, was einige von Ihnen gern möchten. Aber von einer Verbotsforderung der AfD gegen die politische Konkurrenz ist bisher nichts bekannt. Es genügt für ein Verbot keineswegs, dass einzelne Parteimitglieder rechtsextremen Bullshit von sich geben. Die AfD-Wähler, jedenfalls die meisten, wollen keinen neuen Hitler. Sie wollen so etwas Ähnliches wie einen neuen Helmut Schmidt. Es wäre ein Kinderspiel, die AfD klein zu halten. Man müsste dazu lediglich ein paar Probleme angehen, die echte Probleme sind und deren Existenz Sie vermutlich bis zu Ihrem letzten Atemzug leugnen würden. So, Melanie Amann sagt, mir hat diese Rede überhaupt nicht gefallen. Warum nicht? Aber um es vorauszuschicken, ich respektiere diese Meinung und ich finde, das ist eine Meinung, die man haben darf und über die ich gerne diskutiere und gerne streite. Mhm. Also um das gleich vorauszuschicken, ich will Ihnen nichts verbieten und nichts, bevor da jetzt irgendwie ein falscher Eindruck entsteht. Das hört man ja gern. Aber ja, es ist eine Selbstverständlichkeit, aber man kann sie anscheinend nicht oft genug betonen. Mhm. Aber, steht ein großes Aber im Raum. Genau. Aber warum bin ich... Ja, ich bin noch nicht mal diametral anderer Meinung, sondern ein paar Punkte, die Sie hatten, denen habe ich sogar zugestimmt. Aber ich finde, Sie sind am Thema vorbeigegangen. Ah ja? Also Sie haben allerlei Dinge aufgeworfen, die stimmen. Es ist was anderes, es ist ein Unterschied zwischen rechts und rechtsradikal. Und bei uns sind wir vielleicht in Deutschland zu schnell bei der Hand mit dem Label, rechts ist blöd und ist demokratiefeindlich oder so. Das mag, also solche Punkte kamen ja ganz viele. Und die Leute wollen legitime Meinungen verbieten und so. Das mag alles sein, nur das ein Parteiverbot der AfD würde sich mit diesen ganzen Positionen, die Sie da aufgeworfen haben, überhaupt nicht befassen. Und ich finde, es knüpft auch gut an das, was Herr Ziemiak vorhin über die polnische Haltung mit dem nie wieder Unfreiheit beschrieben hat. Bei uns ist es nie wieder Faschismus, Totalitarismus, Diktatur. Und das Parteiverbotsverfahren ist ein Instrument, um das sicherzustellen. Also es ist ein Weg, um sicherzustellen, dass es nie wieder passiert. Und das ist eben nicht ein Politiker, der eine missliebige Partei ausschaltet. Es ist nicht eine gesellschaftliche Mehrheit, die eine lästige Minderheit loswerden will, sondern es ist ein aus der Politik und von Staatsorganen angestoßener Prozess, in dem Richter nach juristischen, verfassungsrechtlichen Prinzipien prüfen, ist diese Partei eine Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung, ja oder nein? Und nur darum geht es. Es geht nicht um einzelne Zitate, es geht nicht um missliebige Haltungen. Und da haben Sie, fand ich, so ein bisschen so lauter Strohmänner aufgebaut, wo Sie da mit großer Geste gegen angerannt sind. Aber um die geht es hier überhaupt nicht. Darf ich entgegnen? Ich finde, Sie bauen einen Strohmann auf. Die Gleichsetzung, und das machen Sie ja, der AfD mit der NSDAP. Sie haben ja diese bei nie wieder und wir wollen dieses das nie wieder haben. Das ist historischer Unsinn. Ich habe damit hergeleitet, was die Idee des Parteiverbots ist. Ich möchte Ihnen nur sagen, die AfD ist eine andere Partei als die NSDAP. Die NSDAP hat die größte Mordmaschinerie der bisherigen Geschichte geschaffen. Die NSDAP ist gekennzeichnet durch uniformierte Paramilitärs in den Straßen, die SA, durch den Willen, einen Weltkrieg zu beginnen, durch die Vernichtung ganzer Bevölkerungsgruppen und durch die Inhaftierung aller politischer Gegner, die sie erwischen konnte. Ich glaube nicht, dass Sie dergleichen bei der AfD diagnostizieren können. Ich möchte nur, um nicht missverstanden zu werden, sagen, wenn man gegen das Verbot einer Partei ist, bedeutet das nicht gleichzeitig eine Liebeserklärung an diese Partei. Mhm. Ich bin mit sehr vielen Parteien unzufrieden, die ich nicht verboten sehen möchte. Und die Rechte gehört zum politischen Spektrum seit Anbeginn der Demokratien. Und wenn die Union einen Teil des rechten Spektrums räumt, auf dem sich früher Leute wie Franz Josef Strauß oder Dregger oder Kanter bewegt haben, dann bedeutet das nicht, dass dieser Teil des Parteienspektrums nicht legitim von einer anderen Kraft besetzt werden darf. Ja. Ihre Trumpfkarte ist immer wieder die Gleichsetzung mit der Nazizeit. Und das ist historisch vollkommen falsch. Also das habe ich nicht getan. Ich glaube, da kann sich jeder Fernsehzuschauer selber ein Bild machen, ob ich jetzt die AfD mit der NSDAP verlinke. Ich habe hergeleitet, woher die Idee des Parteiverbotsverfahrens kommt. Und ich möchte gerne klarstellen, genauso wie Sie sagen, dass ich gegen das Verbot der AfD bin, heißt nicht, dass ich AfD-Fan bin, möchte ich sagen, allein weil ich sage, es ist ein legitimes Instrument, ein Parteiverbotsverfahren zu haben. Es ist ein demokratisch legitimes, verfassungsrechtlich wichtiges Instrument, heißt nicht, dass ich sage, ich will ein Parteiverbotsverfahren gegen die AfD, gegen die gesamte AfD. Das will ich nämlich nicht. Also ich bin der Meinung, dass es, und da fühle ich mich bestätigt in der jüngsten Eilentscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin, das heute gesagt hat, die AfD, der Verfassungsschutz darf die AfD vorläufig nicht als gesichert rechtsextrem bezeichnen und darf auch keine Folgeschritte... War Köln oder Berlin? Köln. Entschuldigung. Sonst ist immer Berlin irgendwie. Der Verfassungsschutz in Köln sitzt. Genau. So. Und sozusagen, und da steht ein ganz wichtiger Satz drin, der für jeden, der ein Verbotsverfahren überlegt, eine sehr, sehr schlechte Nachricht ist. Da steht drin, es gibt Leute in der AfD, es gibt Bestrebungen in der AfD, die sich gegen die verfassungsfeindlich sind. Aber die Frage ist, und da sagt das Gericht nein, können die der ganzen Partei zugerechnet werden? Exakt. Also sind die repräsentativ für die gesamte AfD? So, und da ist sozusagen, und deswegen bin ich auch skeptisch, dass so ein Parteiverbotsverfahren Erfolg hätte. Aber ich finde, warum fangen wir nicht mal an mit Thüringen? Warum fangen wir nicht an mit Sachsen, Sachsen-Anhalt, mit den einzelnen Untergliederungen der Partei, die das Verfassungsgericht auch für verfassungswidrig erklären kann oder die es auch verbieten kann? Mhm. Und warum fangen wir nicht auf einem niedrigeren Level an, das zu prüfen? Und nochmal, da sage ich nicht, dass die das verbieten sollen, ich sage, dass sie es prüfen sollen. Aber es ist ja sehr interessant, weil im Grunde, was das Gericht ja sagt, ist, Ziemiak, einzelne Äußerungen, ja, und das unterhöhlt sozusagen die Demokratie und zielt auf die Abschaffung des Systems. Und das tut es auch mit hinreichender Gewissheit, glaube ich, ist die Formulierung, aber in Gänze eben nicht. Ist das der Grund, warum Sie auch so skeptisch sind, wenn es um ein Verbotsverfahren geht? Ja, ich bin skeptisch. Frau Ammann hat das gerade gesagt. Ich glaube, es ist wichtig. Es steht im Grundgesetz. Es gibt die Möglichkeit für ein Parteienverbot. So, dafür müssen Voraussetzungen erfüllt sein. Und zwar braucht man dafür eine gewisse Lage an Informationen, ob die Voraussetzungen vorliegen, was am Ende vom Verfassungsgericht geprüft wird. Und deshalb das, was Sie sagen, also die Abschaffung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, Ziele, die sich auch gegen Artikel 1, also die Würde richten, das muss aggressiv kämpferisch sein. Das muss der Partei zuzurechnen sein. Das muss zielgerichtet passieren. Und naja, ich will es mal diplomatisch sagen, das ist alles noch ziemlich ungewiss. Und diese Entscheidung des Verwaltungsgerichts zeigt das ja heute, auch wenn es jetzt um die Einstufung ging. Ich will nur sagen, Herr Lanz, was mich an dieser Diskussion ein bisschen Sorgen macht an dieser Diskussion ist, dass manche den Eindruck haben könnten, das sei eine Prüfinstanz für die Frage, ist das für Deutschland gefährliche oder nicht gefährliche Politik. Das ist es nicht. Das ist Ultima Ratio der Verfassung, das Verbot einer Partei. Ultima Ratio. Und egal, ob man so ein Verfahren anstrebt oder nicht, die Politik der AfD halte ich für gefährlich für unser Land. Wirtschaftlich, für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, für die Sicherheit, die Einflussnahme von außen übrigens, die Einflussnahme anderer Staaten. Und ich habe ein bisschen die Sorge, wenn solche Urteile kommen, egal in welche Richtung sie gehen, dass manche sich dann in ihrer Haltung bestätigt fühlen oder sagen, ach guck mal, da hat ein Gericht entschieden. Ja. Deswegen sage ich hier ganz unabhängig von diesen Verfahren, die AfD ist eine für die Frage der Zukunft unseres Landes gefährliche Partei. Ja, Herr Martenstein. Also, ich wäre auch nicht so wirklich glücklich, wenn Frau Reichenegg Bundeskanzlerin wäre. Ich glaube auch, das wäre nicht wirklich optimal für die deutsche Zukunft. Und trotzdem wäre ich strikt dagegen, die Linkspartei beispielsweise zu verbieten, obwohl ich vieles da ablehne, was da gemacht wird. Man muss natürlich auch, die Größenordnung der Partei spielt schon auch eine gewisse Rolle. Sie speist sich zu großen Teilen aus ehemaligen SPD-Wählern und ehemaligen Unionswählern. Mhm. 20 oder 40%. Was glaubt man denn, was aus diesen Leuten wird nach diesem Parteiverbot? Die werden nicht brav zurücktrotten und sagen, ach nee, gut, okay, gehen wir wieder zur Union, gehen wir zur SPD. Diese Leute, das ist so, als ob sie ein Streichholz in eine Benzinpfütze hineinwerfen, was da passiert wird. Diese Leute werden sich persönlich gedemütigt und ausgegrenzt fühlen. 20% hier, 40% im Ostteil. Will man das? Ist das in irgendeiner Weise wünschenswert? Ja, das ist ein wichtiges Argument. Ich will noch eine Sache ganz schnell einflechten. Ich hatte dieser Tage die Gelegenheit, mit einem wichtigen Menschen aus der SPD darüber im Hintergrund ein paar Sätze zu reden. Und der gab sozusagen die Sorge zu Protokoll, dass man auch insbesondere als SPD, die dann gerade im Osten, ja, in Sachsen-Anhalt vor der Frage steht, schaffen wir es überhaupt noch in den Landtag oder schaffen wir es nicht? Ob das klug ist, dann als die Partei mit 3, 4, 5, 6% aufzutreten, um eine potenzielle 40%-Partei zu verbieten. Ja. Die Maus, die den Löwen anknurrt. So. Aber da zeigt sich leider, das muss man sagen, die Nebenwirkungen. Ich gebe das nur wieder. Ich fand das einen interessanten Gedanken. Glaube ich sofort, höre ich auch von Parteifreunden von Herrn Ziemiak. Aber da zeigen sich leider die Nebenwirkungen Ihrer Argumentation, muss ich sagen. Oder von Argumentationen wie Ihrer. Das ist ja eine gängige Argumentation, zu sagen, das ist ein Instrument, das Parteiverbot, um missliebige Konkurrenz auszuschalten. Von Leuten, die ohnehin verlieren, die politisch nicht überzeugen können. Deswegen wollen sie jetzt auf anderem Wege ihre Konkurrenz ausschalten. Mhm. Und das ist, finde ich, ein sehr schwieriges Argument, weil das ist eine Unterstellung, die also sozusagen das macht das gesamte Parteiverbotsverfahren als Institution und als Schutzmittel für die Demokratie verächtlich sozusagen. Mhm. Da ist jeder sofort unter dem Verdacht und es schmälert sozusagen, es verharmlost auch die Gefahr, die von einem Landesverband Thüringen der AfD ausgeht. Das ist ein Verband, wo es auch praktischerweise lückenlos belegbar ist, dass vom Parteivorsitzenden bis hin zur Basis und den Randorganisationen wir hier über einen Verband sprechen, die haben verfassungswidrige Positionen. Also die sind gesichert rechtsextrem. Das wird auch nicht vor Gericht angegriffen. Das stellt auch keiner in Frage. Die greifen das noch nicht mal an, die AfD. Mhm. Die sind dagegen noch nicht mal vorgegangen. Und wenn ich das nur noch sagen darf, ich finde schon, dass man, jetzt habe ich meinen Punkt verloren. Sagen Sie, machen Sie erstmal weiter ohne mich. Herr Masala. Okay, also dieses Wählerargument, dass die dann nicht weggehen, das stimmt. Aber es ist ja so, wenn eine Partei verboten wird, also jetzt nur mal von dem Verfahren her, ne, dann heißt es ja, die führenden Köpfe dürfen sich nicht mehr politisch betätigen. Nachfolgerorganisationen dürfen nicht gegründet werden. Das gesamte Vermögen wird eingezogen. Also was wir dann aller Wahrscheinlichkeit nach hätten zum Beispiel, ist, dass halt aus einer AfD drei andere Parteien entstehen würden mit Personal, das keiner kennt, wo sich dann diese Wähler sozusagen darauf spalten würden. Die würden möglicherweise nicht zurückgehen zur SPD oder zur CDU, aber die würden sich auf drei Parteien verteilen. Also es wäre eine andere Ausgangskonstellation, das muss man ganz einfach sagen. Ich finde zwei Argumente in der Debatte von beiden Seiten, finde ich, immer problematisch. Das eine ist diese Sache, demokratisch gewählt heißt nicht demokratisch zu sein. Grundsätzlich. Ja, also man kann als Antidemokrat demokratisch gewählt werden. Punkt. Das Zweite ist aber auch auf Seiten von CDU und SPD zu sagen, wir machen kein Verbotsverfahren, weil wir uns nicht sicher sind, dass das durchkommt. Und da muss man ganz einfach sagen, ja, das ist die Natur bei Gerichten. Also ich kann nicht nur vor Gericht gehen, wenn ich weiß, ich werde hundertprozentig recht bekommen. Es gibt immer diese Unsicherheit. Mhm. Und auch das KPD-Verbot 53 war jetzt keine ausgemachte Sache. Also das war bis zuletzt, hang das in der Schwebe, ob die KPD verboten wird oder nicht. Und dann wurde sie verboten. Aber da muss man halt ganz einfach sagen, wenn ich vor Gericht gehe, auch vor das Bundesverfassungsgericht, muss ich damit rechnen. Sie dürfen sofort eine andere Entscheidung. Einmal Gegenrede, Martenstein, bitte. Na, ja, man darf natürlich in einer Demokratie auch Parteien verbieten. Und zwar solche Parteien, die die Demokratie abschaffen möchten. Wenn ein solcher Nachweis nicht zu erbringen ist, dann schafft man die Demokratie ab, indem man solche Parteien verbietet. Es ist ein Kennzeichen demokratischer Staaten, dass sie ein sehr, sehr breites Meinungsspektrum zulassen, das auch weit ins Extreme geht. Ich habe es mit Parteien, als Student mit Parteien wie der marxistisch-leninistischen Partei zu tun gehabt, die Massenmörder wie Mao und Pol Pot also für erstrebenswerte Vorbilder hielten. Und Sie sind da einen weiten Weg gegangen, ne? Ja. Auch in ihrem journalistischen Leben. Ich war nicht in der Partei, aber die liefen halt, die waren halt relativ stark an den Universitäten, solche Parteien. Also da bin ich nicht dabei gewesen. Da sind Sie falsch gebrieft worden. Ich war nie Maoist. Nein, das habe ich auch nicht gesagt, Gottes Willen. Ich hatte nämlich nur ein Gespräch mit Winfried Kretschmer, weil wir heute so viel über Baden-Württemberg sprechen, den ich mal gefragt habe, wie er sich da rein verirren konnte. Und er sagte damals zu mir, Herr Lanz, das bleibt für mich die große Frage, bis ich in die Kiste springe. Das habe ich. Ja, es gibt ja auch sowas wie das Recht auf Irrtum, also von dem wir alle, glaube ich, im Laufe unseres Lebens hin und wieder Gebrauch gemacht haben. Aber Sie haben wieder diesen Punkt jetzt gemacht. Ja. Wenn einer Partei nicht nachweisbar ist, dass sie die Demokratie abschaffen will, dann wird sie ja auch nicht verboten. Das heißt sozusagen, dann wird auch nicht die Demokratie abgeschafft, sondern dann gibt es eine gerichtliche Niederlage und dann ist das Verfahren case closed. Ich habe gesagt, wenn eine solche Partei verboten wird, obwohl sie die Demokratie gar nicht abschaffen möchte, dann ist dies das Ende der Demokratie. Wenn das passiert. Und deswegen bin ich dafür, dass es nicht passiert. Aber ist denn Herr Martenstein in dem Zusammenhang? Ja, Sie dürfen das sagen. Das ist ja genau diese Kausalität, die mich halt auch irritiert. Deswegen habe ich das nochmal gesagt. Vor Gericht weiß man nicht, was die entscheiden. Das heißt, sie würden ja dem Bundesverfassungsgericht dann sozusagen eine Instrumentalisierung, eine politische Position unterstellen, weil sie sagen, die würden eine demokratische Partei verbieten. Und davon gehe ich jetzt erstmal aus, dass eine sozusagen der Institutionen kann einen Verbotsantrag stellen und das Bundesverfassungsgericht dann entscheidet über ein Parteiverbot oder nicht. Und dann geht man das Risiko ein, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, no. Ich meine, das Urteil heute zeigt ja, dass die Gewaltenteilung funktioniert. Ja. Aber ich würde gerne noch mal auf einen. Nur noch zu den Wahlergebnissen kurz, wenn ich darf. Das war der Punkt, den ich vorhin machen wollte. Ich finde, das ist ein sehr wichtiges politisches Argument zu sagen, sehr viele Menschen schenken dieser Partei Vertrauen und geben ihr Rückhalt. Und deswegen wäre es verheerend für diese Menschen, die sozusagen denen zu sagen, es tut uns leid, aber die Partei, in die ihr eure demokratische Hoffnung setzt, ist undemokratisch und wird verboten. Nein, die schenken denen gar kein Vertrauen. Das stimmt überhaupt nicht. So, ja, oder die sie unterstützen, was auch immer, die sie wählen. Ihr könnt die jetzt nicht mehr wählen. So, das stimmt. Aber wenn diese Partei, wenn sich in dem Verfahren rausstellt, dass die eine Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist, wenn das erwiesen ist, dann können wir doch nicht mit dem Argument sagen, dass so viele Leute das unterstützen, dann müssen wir sie bestehen lassen. Weil das war im NPD-Verbotsverfahren nämlich damals der Punkt, da lagen ja alle Erfordernisse vor. Es war ja so, dass die inhaltlich gesichert verfassungsfeindlich war. Aber das Gericht hat gesagt, sorry, ihr seid solche Zwerge, ihr seid so klein und unwichtig, ihr seid keine Gefahr, keine effektive, ihr könnt eure Pläne vom Umsturz der Demokratie gar nicht umsetzen. Und hier, das ist ja bei der AfD eben das Gegenteil, weil sie 40% hat, kann sie ihre erwiesen rechtsextremen Positionen in Sachsen-Anhalt umsetzen. Könnte man und da liegt ja die Gefahr. Ich würde Herrn Martenstein gerne noch mal eine Frage stellen. Herr Martenstein, ist also sozusagen im Umkehrschluss die AfD für Sie sowas wie eine normale demokratische Partei? Also was eine normale Partei ist in der Demokratie, entscheiden die Wähler, würde ich sagen. Das ist eine Frage des Wählervotums. Wenn es Demokratieprinzip, wenn man das sozusagen angreift, indem man sagt, dieser Staat ist eine Diktatur, da sind Volksverräter am Werk, wenn man über Systemlinge spricht, wenn man Parteien wie die Partei von Paul Ziemerk als Blockpartei diffamiert oder ähnliches. Ich habe mir das nochmal angesehen, dieser Bericht des Verfassungsschutzes, der so viel zitiert worden ist. 100 Seiten widmet sich genau diesem Thema, wo es genau um diese Sprache geht, sozusagen den Nachweis zu führen. Da geht es darum, das Prinzip dieser Demokratie in Frage zu stellen. Deswegen nochmal die Frage, kann man dann sagen, das ist am Ende einfach eine Partei, die auf dem Wahlzettel steht? Und insofern ist es auch völlig legitim, wenn die dann im Zweifel übernehmen. Sie können relativ leicht ziemlich viele eklige Zitate aus diesem Spektrum finden. Sie können auch, das habe ich ja auch erwähnt, eklige Zitate von Leuten wie Franz Josef Strauß finden. Ich bin ein Deutschnationaler und fordere bedingungslosen Gehorsam. Wir wollen die roten Ratten, zurück in ihre Löcher treiben. Müssen ein paar Jahrzehnte zurückgehen für solche Zitate, ne? Ja, die liegen ein paar Jahrzehnte zurück, aber Strauß ist ja kein Nazi gewesen. Ja? Und die juristische Einschätzung ist ja, dass man aus solchen Äußerungen Einzelner nicht rückschließen kann auf eine Verfassungsfeindlichkeit der gesamten Partei. Und der entscheidende Punkt für mich ist tatsächlich, fallen sie alle über mich her, alle Staatsgewalt geht von der Wahlbevölkerung aus. Das ist meine Haltung, die steht im Grundgesetz. Das heißt, welche Partei relevant ist und welche irrelevant ist, das haben gefälligst die Wähler zu entscheiden. Und nicht ich mit meinem persönlichen Geschmack, Sensibilität. Es geht nicht um relevant oder irrelevant. Welche Partei eine Rolle spielt im Spektrum, entscheiden nicht Sie. Und es entscheidet niemand von uns, das haben die Wähler zu entscheiden. Und die einzige Ausnahme besteht darin, wenn eine Verfassungsfeindlichkeit nachgewiesen werden kann. Und wenn diese Verfassungsfeindlichkeit nicht nachgewiesen werden kann, und danach sieht es ja heute aus, nach dem Richterspruch, dass sie nicht bewiesen werden kann, dann sollte man mit dieser Partei fair umgehen und sollte sie mit politischen Mitteln bekämpfen. Da möchte ich noch mal einhaken. Sie haben gesagt, die Leute schenken der AfD ihr Vertrauen. Ich kenne relativ wenige Leute, die der AfD ihr Vertrauen schenken, aber ich kenne doch eine ganze Reihe, die sie wählen, und zwar aus Frustration über das Angebot der anderen. Das heißt, der Kampf gegen diesen politischen Gegner hat dadurch zu erfolgen, dass man die Probleme bearbeitet, die diesem Gegner die Wähler zutreiben. Der politische Kampf. Und wenn man die AfD ausschließt aus diesem Wettbewerb, wissen Sie, was dann passieren wird? Dann wird sich niemand mehr mit diesen Problemen befassen. Denn dann ist ja sozusagen die Bedrohung, dass einem die Wähler weglaufen dahin, die ist ja vom Tisch. Aber ja? damit sagen Sie, dass im Prinzip die Parteien, denen egal ist, was die Menschen denken und sagen. Das finde ich jetzt ein bisschen schräg. Werden, also, natürlich, das ist doch völlig legitim. Ja, die AfD will doch auch gewählt werden. Ich finde das mit dem Vertrauen, wenn ich das nur erwidern darf, ich habe ja nun jahrelang bin ich der AfD hinterhergereist und war auf diesen Parteitagen, war auf den Marktplätzen. Und es ist für viele Leute, gerade in Ostdeutschland, ist es, sie wählen das die Partei aus Überzeugung. Das zeigen auch Studien. Sie wählen sie auch wegen ihrer Positionen, die teilweise menschenwürdewidrig sind, aus Überzeugung. Schade, aber ist so. Und sie haben eine große Hoffnung in diese Partei gesetzt. Deswegen ist auch diese Verwandtenaffäre jetzt so gefährlich für die, weil die mit dem Anspruch kamen, wir sind die Retter der Demokratie. Ja, ja. Mhm. Das ist deren Versprechen. Mhm. Und das ist... Herr Ziemerk, mit der Bitte um kurze Antwort, weil wir leider schon am Ende sind. Arbeitsauftrag für Sie, ne? Hat er einen Punkt. Und das tun wir ehrlicherweise, auch wenn die Berichterstattung nicht immer so ist im Detail, was wir alles versuchen jeden Tag, um diese Probleme im Land zu lösen. Aber ich will Ihnen ein Beispiel sagen, die Frage der Migration. Schauen Sie sich mal, wie die Zahlen zurückgegangen sind, dank Alexander Dobrindt. Er ist der Innenminister, der das jetzt umsetzt, was viele gesagt haben, nicht möglich ist. Und das ist ein Erfolg, Probleme zu lösen. Und deswegen arbeiten wir daran. Im vergangenen Jahr, wenn Sie immer von Migrationswende reden, das sei mir noch kurz gestattet, 120.000 Menschen sind zusätzlich neu in dieses Land gekommen. Also von einer echten Migrationswende zu sprechen, finde ich da ein bisschen schwierig. Aber sollten wir bei anderer Gelegenheit mal tiefer eintauchen und auch über viele andere Dinge, die diesbezüglich relevant sind. Ne? Über die Frage, wer in der Langzeitarbeitslosenstatistik eine Rolle spielt, wie wir damit umgehen, gerade den Fall eines Bosniers, der seit 23 Jahren die deutschen Behörden an der Nase herumführt, in der Kriminalitätsstatistik auftaucht, seit 23 Jahren ausreisepflichtig ist und immer noch hier ist. Also das sind die Themen, glaube ich, die Herr Martenstein meint. Und darüber müssen wir auch sprechen. Ich finde es gut, so habe ich Ihre Rede und auch diese ganze Inszenierung gelesen, als großen Appell ein bisschen differenzierter auf die Dinge drauf zu gucken. Vielleicht ist das ein gutes Fazit für den heutigen Abend. Danke Ihnen allen ganz herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind am Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin, Dankeschön, tschüss.